Hello, hello, hello, our dear friend. Hallo, hallo, hallo, unsere liebe Freunde. Share with you something that I love to talk about. Ich möchte heute etwas mit euch teilen, worüber ich liebe zu sprechen. I've talked about this many times over the. Ich habe in den letzten Jahren sehr viel darüber geredet. Do not waste your difficulties. Verschwende deine Schwierigkeiten nicht. Look. Schau. Many Christians have this attitude. Viele Christen haben diese Haltung. Lord, when I go through difficult moments, Herr, wenn ich durch schwierige Momente gehe, I'm going to pray and pray and pray for God to get me out of this difficult. Dann werde ich beten, beten und beten, dass der Herr mich aus dieser schwierigen Situation rausholt. I don't do that. Ich mach das nicht. In fact, I think that's a very bad way to live life. Und eigentlich denke ich, dass das nicht eine gute Art ist, das Leben zu leben. What, Reinhard? Was, Reinhard? You don't want to get out of difficulties? Willst du nicht raus aus den Schwierigkeiten kommen? No. Nein. There are people who have this attitude. Da gibt es Leute, die folgende Haltung haben. I have to persevere through difficulties. Ich muss durch die Schwierigkeiten durchhalten. My teeth together and just walk through. Und ich muss einfach die Zähne zusammenbeißen und da durchgehen. God, give me strength to walk through this. Oh Gott, gib mir Kraft, da durchzugehen. I don't live like this either. Ich lebe auch nicht so. Do you know how I live? Wisst ihr, wie ich lebe? I believe that victorious Christian life is like this. Ich glaube, dass ein erfolgreiches christliches Leben wie folgt ist. You use everything. Du gebrauchst alles. For a great, powerful benefit. Für ein großer, kraftvoller Zweck. Look. Schau. If God gets me out of difficult moments, wenn Gott mich aus schwierigen Momenten rausholt, my life might be easier, but not better. Dann ist vielleicht mein Leben einfacher, aber nicht besser. I want an easy life. I want a great life. Und ich will nicht ein einfaches Leben. Ich möchte ein großartiges Leben. If I just walk through the difficult moment and try to make it through. Und wenn ich einfach durch diese Schwierigkeiten hindurch laufe und versuche zu überleben dabei, what does that do? Was macht das? Everybody will see what a frustrated Christian you are. Alle werden einfach sehen, was für ein frustrierter Christ du bist. What's the difference? Und was ist der Unterschied? Everything that I face, I can use. Jede Situation, die mir begegnet, kann ich gebrauchen. I believe it. Ich glaube das. Preached it for years. Ich habe das schon seit vielen Jahren gepredigt. And I practice that. Und ich lebe das auch. If you find a redemptive purpose in every difficulty, wenn du in jeder Schwierigkeit einen erlösenden Zweck findest, your life's gonna be a lot of fun. Dann wird dein Leben schön sein. You know why? Und weißt du wieso? Because the moment you walk through difficulties, weil im Moment, wo du durch Schwierigkeiten gehst, you are neither stressed, dann bist du nicht gestresst, nor frustrated, und auch nicht frustriert, you have this heart attitude, I'm gonna use this. Sondern du hast diese Herzenshaltung, ich werde diese Situation gebrauchen. Look, if you are out on the ocean in a sailboat, schau, wenn du draußen bist auf dem offenen Meer in einem Segelboot, and here's what's happening. Und hier ist was passiert. When the strong wind comes, wenn der starke the Wind kommt, can mess your boat up. Der Wind kann ein Problem sein für dich und dein Boot. But if you put the sail up and let the wind take you in the right direction, the wind now has purpose. Aber wenn du das Segel hisst und dich vom Wind in die richtige Richtung treiben lässt, hat der Wind jetzt deinen Zweck. See, I rather use my difficult moments than just survive them. Schau, ich gebrauche lieber meine schwierigen Situationen, als einfach diese zu überleben. I rather use the pain in my life than just try to get through them. Ich gebrauche lieber den Schmerz in meinem Leben, als einfach zu versuchen, hindurchzukommen. You guys know. Ihr wisst, Leute. That for 5 years I've been saving up money to go on a special motorcycle trip with my best friend. Dass ich seit 5 Jahren Geld spare, um mit meinem besten Freund eine Motorradreise zu machen. Everything was planned. We dreamed about it. We were so excited. Alles war geplant. Wir haben darüber geträumt und es war alles bereit. Me and my best friend alone for 21 days through America. Mein bester Freund und ich für 21 Tage durch Amerika. On 2 Harleys. Mit 2 Harleys. Just having fun. Einfach es zu genießen. My bag was packed. Mein Gepäck war bereit. He was at the airport. Er war am Flughafen. And we couldn't go. Und wir konnten nicht gehen. If I would not have learned this incredible secret, wenn ich dieses unglaubliche Geheimnis nicht gelernt hätte, to use every difficulty, jede Schwierigkeit zu gebrauchen. Do you know what would have happened? Wisst ihr, was passiert wäre? I would have been home very upset. Ich wäre zu Hause und total verärgert. I would have been depressed. Ich wäre depressiv. I would have been mad at everybody around me. Ich wäre wütend auf alle Leute um mich herum. The people with me would have had a very difficult time. Und die Leute um mich herum hätten eine sehr schwierige Zeit gehabt. But what did I do? Und was habe ich getan? I learned to use everything. Ich habe gelernt, alles zu gebrauchen. Do you know, this maybe this sounds crazy to you. Und wisst ihr, vielleicht tönt es für euch ein bisschen verrückt. I am so, so, so, so happy that I'm not riding my bike through America. Ich bin so, so glücklich, dass ich jetzt nicht auf dem Motorrad sitze und durch Amerika fahre. Reinhard, how? Reinhard, wie kommt das? Ja, schau. I'm using the time to do a special training where I am a heart trauma therapist. Ich gebrauche diese Zeit, eine spezielle Ausbildung zu machen, um ein Traumatologe fürs Herz zu sein, sozusagen. Of trauma. Und für Trauma. So I can now help people walk through trauma and fix the heart. Also jetzt kann ich den Leuten helfen, durch Traumas durchzugehen und mit dem Herz das Herz zu heilen. I've had so much time with Debbie, sitting with her, talking to her, being at her side. It's beautiful. Ich habe so viel Zeit gehabt, einfach mit Debbie zu sitzen, mit dir zu reden, Zeit mit dir zu verbringen. Das war wunderschön. I've had time with Clayton. Ich hatte eine gute Zeit mit Clayton. Taking him to his appointment. Ich habe ihn zu seinen Terminen gebracht. Having great conversations with him. Wir hatten gute Gespräche zusammen. I'm working on a book about the heart that I've been wanting to write for decades. Und ich arbeite jetzt gerade an einem Buch übers Herz, das ich schon seit Jahrzehnten schreiben wollte. I've got more time just to sit at the feet of Jesus and listen to him. Ich habe mehr Zeit, wo ich einfach zu den Füßen Jesu sitzen kann und ihm zuhören kann. And I can be here to go and look at the house that we need to rent in the future, and Debbie doesn't have to do this by herself. Und ich kann mich um das neue Haus kümmern, das wir mieten werden, und Debbie muss das nicht selber machen. Life is so good. Das Leben ist so gut. But if I would not have this attitude, I would have missed everything. Aber wenn ich nicht diese Haltung gehabt hätte, hätte ich alles verpasst. How do you study and become specialized in a training course if your heart is all messed up? Wie kannst du studieren und ein Spezialist werden für Trauma, wenn dein Herz total durcheinander ist? See, I couldn't focus on that. Schaut, ich hätte mich nicht darauf fokussieren können. But now I can focus. Aber jetzt kann ich mich fokussieren. Life is good, people. Das Leben ist so gut, Leute. Use your difficulties. Don't waste them. Gebraucht eure Schwierigkeiten. Verschwende sie nicht. How do you do that? Und wie macht man das? Number one, attitude. Erstens mit der Haltung, richtige Haltung. The moment you go through difficulties, this is what you say. Im Moment, wo du durch Schwierigkeiten gehst, dies ist, was du sagen musst. Lord, I'm gonna use this. Herr, ich werde das gebrauchen. I'm going to become a better person because of this problem. Ich werde eine bessere Person werden durch dieses Problem. So that's the first thing you do. You have to get your attitude right. Und das ist das Erste, was du tun musst, diese Haltung richtig haben. Then you keep saying, thank you, Jesus. Und dann sagst du, danke, Jesus. Take your focus off of you and your little problem and look at Jesus, who is so good. Nimm deinen Blick weg von dir und deinem kleinen Problem und fokussiere dich auf Jesus, er ist so gut. It's temporary. Es ist vergänglich. Jesus is eternal. Und Jesus ist ewig. And then you simply say. Und dann sagst du einfach. Lord. Herr. I believe I can use everything. Ich glaube, dass ich alles gebrauchen kann. So I will guard my heart. Und deshalb werde ich mein Herz bewahren. I'm not gonna let my heart get all upset because of a little problem I passed through. Und ich werde nicht zulassen, dass mein Herz verärgert ist durch ein kleines Problem, das gerade passiert. Und dann das Letzte. You say, Jesus. Du sagst, Jesus. Help me find the redemptive purpose in this difficulty. Hilf mir, den erlösenden Zweck in dieser Schwierigkeit zu finden. And you will find. Und dann wirst du das finden. And then you use it. Und dann gebrauchst du es. You can use everything. Du kannst alles gebrauchen. You can cry about it. Du kannst darüber weinen. That's how you waste your difficulty. Aber das ist, wie du die Schwierigkeit verschwendest. You can pray for God to change. Und du kannst beten, dass Gott diese Situation verändert. You waste your time, your energy and your problem. Aber dann verschwendest du deine Zeit, deine Energie und dein Problem. Use it. Aber gebrauche es. Smart. Sei schlau. Trust me, life is good. Und vertrau mir, das Leben ist gut. Isn't it good, Marina? Ist es nicht gut, Marina? Ja, sehr gut. And yesterday I could go to the mountain with Marina and listen to her teach. Und gestern konnte ich mit Marina zum Berg gehen und hören, wie sie predigt. I was so proud of our EPS students. They were teaching the word of God on the mountain. Ich war so stolz auf unsere EPS-Studenten. Sie haben auf dem Berg das Wort Gottes gepredigt. Please. Bitte. Waste your difficulty. Verschwende nie deine Schwierigkeiten. Use them. Sondern gebrauche sie. Thank you for watching. Und danke, dass ihr zugeschaut habt.